Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, den 23. November 1792. Ehe dein letzter Brief ankam, hatte mir Göschen von einem andern Plane geschrieben, der mir besser gefällt. Das 18. Jahrhundert ist reich an interessantem Stoff. Ich habe mir vor jetzt den spanischen Erbfolgekrieg gewählt, da du nicht haben willst, dass man auf dich rechnen soll. Aber eine allgemeine Übersicht über den Zustand von Europa zu Anfang des Jahrhunderts könntest du doch vorausschicken. Ob Göschen wohltut, dass er mehrere Verfasser gebrauchen will, ist seine Sache. Ein buntes Gemisch wird es werden. Heidenreich hat die Artikel Locke, Leibniz, Thomasius. Erhard hat Newton. Hommel den nordischen Krieg. Hubers Ankunft ist mir sehr ungelegen. Überhaupt hätten die Franzosen etwas Klügeres tun können als Mainz erobern. Dem Koadjutor machen sie auf alle Fälle schlimmes Spiel. Schreib mir ja gleich, wenn Huber nach Jena kommt. Ich muss ihm noch begreiflich machen, wenn er es nicht selbst fühlt, dass er jetzt nicht zu uns kommen darf. Es ist der dümmste Streich, der begegnen kann. Dora war auf dem besten Wege.